Saulus aber hatte Gefallen an seiner Ermordung. An diesem Tage aber erhob sich eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Landschaften von Judäa und Samaria, mit Ausnahme der Apostel. Den Stephanus aber bestatteten fromme Männer und erhoben eine große Totenklage über ihn. Saul aber verwüstete die Gemeinde, er drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und lieferte sie ab ins Gefängnis. Die Zerstreuten nun zogen herum mit der frohen Botschaft des Wortes. Philippus aber kam hinab in die Stadt Samariens und verkündete ihnen den Christus. Die Massen aber neigten sich dem, was Philippus sagte, einmütig zu, wie sie es hörten, und zugleich die Zeichen sahen, die er sät. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, gingen dieselben aus mit lautem Geschrei, viele Gichtbrüchige aber und Lahme wurden geheilt. Es war aber große Freude in jener Stadt. Es befand sich aber zuvor schon ein Mann mit Namen Simon in der Stadt, welcher Zauberei trieb und das Volk von Samaria verführte, indem er angab, er sei ein großes Wesen. Dem hing alles an, klein und groß, und sie sagten, der ist die Kraft Gottes, die man die Große heißt. Sie hingen aber an ihm, weil er sie lange Zeit mit seinen Zaubereien verführt hatte. Wie sie nun aber dem Philippus Glauben schenkten, der ihnen die frohe Botschaft vom Reiche Gottes brachte und vom Namen Jesus Christus, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Simon aber ward ebenfalls gläubig, ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus und staunte, da er die Zeichen und großen Wunder sah, die da geschahen. Da aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen, schickten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sahe, dass durch die Handauflegung der Apostel der Geist verliehen werde, brachte er ihnen Geld und sagte, verleihet mir auch diese Macht, dass, wem ich die Hände auflege, der den Heiligen Geist bekomme. Petrus aber sagte zu ihm, dein Silber möge samt dir verderben, weil du gemeint hast, die Gabe Gottes durch Geld zu kaufen. Du hast keinen Teil noch los an diesem Worte, denn dein Herz ist nicht richtig vor Gott. So tue nun Buße von dieser deiner Bosheit und bete zum Herrn, ob dir möge der Anschlag deines Herzens vergeben werden. Denn in Galle der Bosheit und Bande der Ungerechtigkeit sehe ich dich gegeben. Simon aber antwortete und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt. Nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie zurück nach Jerusalem, und sie verkündeten noch vielen Flecken der Samariter die frohe Botschaft. Ein Engel des Herrn aber sprach zu Philippus, stehe auf und ziehe hin gegen Mittag auf dem Weg, der von Jerusalem hinuntergeht nach Gaza, der ist einsam. Und er stand auf und zog hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Eunuche und Großer der äthiopischen Königin Kandake, der über ihren gesamten Schatz gesetzt war, war gekommen anzubeten in Jerusalem und saß nun auf dem Rückweg in seinem Wagen und las den Propheten Jesajas. Der Geist aber sprach zu Philippus, gehe hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Wie aber Philippus hinlief, hörte er ihn im Propheten Jesajas lesen und sagte, verstehst du denn, was du liest? Er aber sagte, wie sollte ich, wenn mich niemand anleitet? Und er bat den Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift aber, den er las, war der, wie ein Schaf ward er zur Schlachtbank geführt, und wie ein Lamm vor seinen Scherer lautlos, so öffnet er seinen Mund nicht. Durch die Erniedrigung ward sein Gericht aufgehoben, wer mag sein Geschlecht beschreiben? Denn weggenommen von der Erde wird sein Leben. Der Eunuche aber wendete sich an Philippus und sagte, ich bitte dich, von wem sagt dies der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber setzte seinen Mund auf und ausgehend von dieser Schrift verkündete er ihm die frohe Botschaft von Jesus. Wie sie aber des Weges dahinzogen, kamen sie an ein Wasser, und der Eunuche sagt, siehe hier ist Wasser, was hindert mich, mich taufen zu lassen? Philippus aber sagte zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es gestattet. Er aber antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen halten, und sie stiegen beide ab zum Wasser, Philippus und der Eunuche, und er taufte ihn. Als sie aber vom Wasser heraufgestiegen waren, entführte der Geist des Herrn den Philippus, und der Eunuche sah ihn nicht mehr. So zog er denn seines Weges dahin in Freude. Philippus aber fand sich ein in Azotus und zog herum und verkündete die frohe Botschaft allen Städten, bis er nach Caesarea kam.